Manke, der als Schriftsteller und Theaterregisseur zwischen Schweden und Mosambik pendelt und seine Arbeit so organisiert, dass er vormittags schreibt und nachmittags inszeniert, gelingt in dieser multikulturellen Zweigleisigkeit nicht nur eine kritische Distanz zu Europa und Afrika, sondern auch eine erstaunliche Produktivität. Hören Sie jetzt Ulrich Pleitgen mit Auszügen aus Mankels spannendem Detektivroman »Die fünfte Frau«. In der Nacht, als sie gekommen waren, um ihren heiligen Auftrag durchzuführen, war alles sehr still. Sie standen im Schatten an einem länglichen Haus mit heruntergelassenen Jalousien vor geschlossenen Geschäften. Auf der anderen Straßenseite lag hinter einem hohen Eisengitter ein steinernes Haus. Sie waren vier. Alles war sehr still. Farid hatte so etwas noch nicht erlebt. In Algier war es nie so still. In den 19 Jahren seines bisherigen Lebens hatte er sich noch nie in einer solchen Stille befunden wie jetzt. In einigen Fenstern des Hauses auf der anderen Straßenseite war Licht. Ein Bus mit flackernden, defekten Scheinwerfern fuhr scheppernd vorüber. Dann war es wieder still. Eins der Lichter in den Fenstern erlosch. Farid versuchte, die Zeit zu berechnen. Vielleicht hatten sie eine halbe Stunde gewartet. Er war sehr hungrig, denn er hatte seit dem frühen Morgen nichts gegessen. Das Wasser aus den beiden Flaschen war jetzt auch verbraucht. Aber er wollte nicht um mehr bitten. Der Mann, der sie anführte, würde empört sein. Sie waren im Begriff, einen heiligen Auftrag auszuführen, und er fragte nach Wasser. Noch ein Licht erlosch. Kurz danach das letzte. Das Haus auf der anderen Straßenseite war jetzt dunkel. Sie warteten weiter. Dann gab der Anführer ein Zeichen und sie hasteten über die Straße. Auf einem Schild neben dem hohen Portal des Hauses stand ein Text: Orden der christlichen Schwestern. Farid versuchte, sich klarzumachen, was das bedeutete. Im gleichen Augenblick spürte er eine Hand auf seiner Schulter. Er fuhr zusammen. Der Anführer berührte ihn. Zum ersten Mal sprach er so leise, dass nicht einmal der Nachtwind hören konnte, was gesagt wurde. »Wir sind vier«, sagte er. »In diesem Haus sind auch vier Menschen. Sie schlafen in verschiedenen Zimmern auf beiden Seiten eines Korridors. Sie sind alt und sie werden keinen Widerstand leisten.« Farid sah die beiden anderen Männer an, die neben ihm standen. Sie waren ein paar Jahre älter als er. Plötzlich war Farid sich sicher, dass sie so etwas schon einmal gemacht hatten. Nur er selbst war neu. Trotzdem fühlte er keine Unruhe. Der Anführer sah ihn an, als habe er seine Gedanken erraten. »In diesem Haus wohnen vier Frauen«, sagte er dann. »Es sind Ausländerinnen, die es abgelehnt haben, freiwillig unser Land zu verlassen. Deshalb haben sie den Tod gewählt. Außerdem sind sie Christen.« »Ich soll eine Frau töten«, fuhr es Farid durch den Kopf. »Es bedeutete nichts. Es machte keinen Unterschied.« Dann gingen sie ins Haus. Das Türschloss ließ sich leicht mit einer Messerklinge öffnen. Drinnen im Dunkeln, wo es sehr heiß war, denn die Luft stand vollständig still, machten sie Taschenlampen an und suchten vorsichtig den Weg über eine breite Treppe nach oben. Vier verschlossene Türen lagen vor ihnen. Der Anführer zeigte auf die Türen und nickte. Farid wusste, dass er jetzt nicht zögern durfte. Nachher konnte er sich auch nicht an viel erinnern. Die Frau, die mit einem weißen Laken bedeckt im Bett gelegen hatte, war vielleicht grauhaarig gewesen. Im gleichen Augenblick, als er das Laken fortzog, war sie erwacht, aber sie hatte keine Zeit gehabt zu schreien. Keine Zeit gehabt zu begreifen, was vor sich ging, bevor er mit einem einzigen Schnitt ihre Kehle durchtrennte und hastig einen Schritt zurückwich, um nicht vom Blut bespritzt zu werden. Das Ganze hatte nicht einmal eine halbe Minute gedauert. Die Männer wollten gerade den Korridor verlassen, als einer von ihnen mit leiser Stimme rief. Der Anführer erstarrte, als wisse er nicht, was er tun solle. Es war noch eine Frau in einem der Zimmer. Eine fünfte Frau. Sie hätte nicht da sein sollen. Sie war eine Fremde. Vielleicht war sie nur auf Besuch. Aber sie war auch Ausländerin. Das hatte der Mann, der sie entdeckt hatte, erkannt. Der Anführer ging in das Zimmer. Farid stand hinter ihm und sah, dass die Frau im Bett zusammengekrochen war. Ihre Angst zu spüren bereitete ihm Übelkeit. In dem anderen Bett lag eine Frau. Tot. Das Laken war von Blut durchtränkt. Der Anführer zog sein Messer und schnitt auch der fünften Frau die Kehle durch. Das war im Mai 1993. Der Brief kam am 19. August in Ystad an. Weil er in Algerien abgestempelt war und also von ihrer Mutter sein musste, hatte sie damit gewartet, ihn zu öffnen. Sie wollte ihn in aller Ruhe lesen. Das Kuvert war dick. Sie hatte den Brief auf dem Wohnzimmertisch liegen lassen und bis zum Abend gewartet. Sie spürte eine leichte Verwunderung. Warum hatte ihre Mutter die Anschrift diesmal mit Maschine geschrieben? Erst als es auf Mitternacht zuging, hatte sie die Balkontür geöffnet und sich in den Liegestuhl gesetzt, der kaum Platz hatte zwischen all ihren Blumentöpfen. Es war ein schöner, warmer Augustabend. Sie öffnete den Brief und fing an zu lesen. Erst hinterher, als sie den Brief zu Ende gelesen und weggelegt hatte, begann sie zu weinen. Die Frau, die den Brief geschrieben hatte, hieß Françoise Bertrand und war Polizistin. Anscheinend war sie Ermittlungsbeamtin bei der Zentralen Algerischen Mordkommission. In diesem Zusammenhang hatte sie mit den Ereignissen zu tun, die sich eines Nachts im Mai südlich von Algier abgespielt hatten. Der äußere Zusammenhang war klar und überschaubar und absolut entsetzlich. Vier französische Nonnen waren von Unbekannten ermordet worden. Mit Sicherheit gehörten sie zu den Fundamentalisten, die beschlossen hatten, alle Ausländer aus dem Land zu vertreiben. Aber man hatte auch diese fünfte Frau gefunden, eine schwedische Touristin, die zufällig in jener Nacht bei den Nonnen zu Besuch war. Ihren Pass, der in einer Handtasche gefunden wurde, konnten sie entnehmen, dass sie Anna Ander hieß, 66 Jahre alt war und sich legal mit einem Touristenvisum im Land aufgehalten hatte. Sie besaß ein Flugticket mit offenem Rückflugdatum. Weil die Sache mit den vier getöteten Nonnen schon schlimm genug war und Anna Ander allein unterwegs gewesen zu sein schien, beschlossen die Ermittlungsbeamten auf politischen Druck von oben, diese fünfte Frau zu ignorieren. Sie hatte sich in dieser schicksalhaften Nacht einfach nicht dort befunden. Ihr Bett war leer gewesen. Stattdessen hatte man sie bei einem Verkehrsunfall ums Leben kommen und als namenlos und unbekannt in einem anonymen Grab beerdigen lassen. Ihre persönlichen Gegenstände waren beseitigt, ihre Spuren verwischt worden. Und hier kam Françoise Bertrand ins Spiel. Man hatte sie eines frühen Morgens zu ihrem Chef gerufen, schrieb sie in dem langen Brief, und ihr den Befehl erteilt, sofort nach El Ket zu fahren. Ihr Auftrag war, die letzten eventuell noch vorhandenen Spuren zu beseitigen und den Pass der Frau und ihre persönlichen Habseligkeiten zu vernichten. Anna Ander würde nie in Algerien eingereist sein und hätte sich nie dort aufgehalten. Da hatte Françoise Bertrand eine Tasche gefunden, die von den nachlässigen Ermittlern nicht entdeckt worden war. In der Tasche waren Briefe, und die waren an ihre Tochter gerichtet, die in einer Stadt mit Namen Ystad im fernen Schweden lebte. Françoise Bertrand hatte schlaflose Nächte, schrieb sie. Schließlich hatte sie beschlossen, an die unbekannte Tochter der Frau zu schreiben und die Wahrheit zu berichten. Sie zwang sich, ihre Loyalität gegenüber der Polizei hintanzusetzen und bat darum, ihren Namen nicht preiszugeben. »Ich schreibe die Wahrheit«, endete der lange Brief. »Vielleicht mache ich einen Fehler, wenn ich erzähle, was geschehen ist. Aber konnte ich etwas anderes tun? Ich fand eine Tasche mit Briefen, die eine Frau an ihre Tochter geschrieben hat. Ich erzähle nun davon, wie sie in meinen Besitz gekommen sind und sende sie nur weiter.« Françoise Bertrand hatte die nicht zu Ende geschriebenen Briefe mitgeschickt. Auch Anna an das Pass lag bei. Aber ihre Tochter las die Briefe nicht. Sie legte sie nur auf den Balkonboden und weinte. Erst im Morgengrauen erhob sie sich und ging in die Küche. Lange Zeit saß sie reglos am Küchentisch. Ihr Kopf war vollkommen leer. Aber dann begann sie zu denken. Alles kam ihr plötzlich ganz einfach vor. Sie sah ein, dass sie all diese Jahre nur gewartet hatte. Sie hatte es nur vorher nicht verstanden. Weder, dass sie wartete, noch worauf. Jetzt wusste sie es. Sie hatte einen Auftrag und sie musste nicht mehr warten, um ihn auszuführen. Die Zeit war reif. Ihre Mutter war fort. Eine Tür war plötzlich weit aufgeschlagen. Sie stand auf und holte die Schachtel mit den zerschnittenen Zetteln und dem großen Logbuch aus einer Kiste unter dem Bett im Schlafzimmer. Sie breitete die Zettel vor sich auf dem Tisch aus. Sie wusste, es waren genau 43 Stück. Auf einem einzigen war ein schwarzes Kreuz. Dann begann sie, die Zettel auseinanderzufalten, einen nach dem anderen. Das Kreuz war auf dem 27. Zettel. Sie schlug das Journal auf und folgte der Reihe von Namen, bis sie die 27. Spalte erreichte. Sie betrachtete den Namen, den sie selbst geschrieben hatte, und sah langsam ein Gesicht hervortreten. Dann schlug sie das Buch zu und legte die Zettel in die Schachtel zurück. Ihre Mutter war tot. Es gab kein Zweifeln mehr für sie, auch kein Zurück. Sie würde sich selbst ein Jahr geben, um die Trauer zu bewältigen und um alle Vorbereitungen zu treffen. Aber länger nicht. Noch einmal ging sie hinaus auf den Balkon. Eine Regenfront zog vom Meer heran. Kurz nach 7 Uhr ging sie ins Bett. Es war der Morgen des 20. August 1993. Schonen, 21. September bis 11. Oktober 1994. Kurz nach 10 Uhr am Abend war er endlich fertig mit dem Gedicht. Die letzten Strophen hatten ihn viel Mühe und Zeit gekostet. Er hatte nach einem schwermütigen Ausdruck gesucht, der zugleich schön sein sollte. Zweimal hätte er beinahe aufgegeben, aber jetzt lag das Gedicht vor ihm auf dem Tisch. Sein Klagegesang über den Mittelspecht. Ein weiterer Vogel, der allmählich von den Menschen verdrängt wurde. Er erhob sich vom Schreibtisch und streckte den Rücken. Von Jahr zu Jahr fiel es ihm schwerer, längere Zeit über seine Schreibereien gebeugt zu sitzen. Ein alter Mann wie ich sollte keine Gedichte mehr schreiben, dachte er. Die Gedanken eines 78-Jährigen haben kaum noch Wert für andere, nur noch für ihn selbst. Früher war er einmal ein tüchtiger Autoverkäufer gewesen, viel tüchtiger als andere Autoverkäufer. In den guten Jahren hatte er Filialen in Tomelilla und Schöbro gehabt. Er hatte sich ein Vermögen geschaffen, das es ihm erlaubte, sich das Leben zu leisten, das er führte. Dennoch waren es die Gedichte, die ihm etwas bedeuteten. Die Verse dort auf dem Tisch gaben ihm eine Zufriedenheit, wie er sie sonst kaum empfand. Er zog die Gardinen vor, sodass sie die großen Fenster bedeckten, vor denen die Äcker in weichen Wellen zum Meer hin abfielen, das irgendwo jenseits des Horizonts lag. Und dann ging er zum Bücherregal. 9 Gedichtsammlungen hatte er in seinem Leben veröffentlicht. Da standen sie, Seite an Seite. Alle hatten sich nur in geringer Stückzahl verkauft. 300 Exemplare, vielleicht manchmal ein paar mehr. Er hatte den Druck selbst bezahlt. Einfache Umschläge, schwarze Schrift auf weißem Grund, nichts Aufwendiges. Es waren die Worte zwischen den Umschlagdeckeln, die etwas bedeuteten. Trotz allem hatten viele Menschen im Lauf der Jahre seine Gedichte gelesen. Viele hatten sich auch anerkennend geäußert. Und jetzt hatte er ein neues Gedicht geschrieben. über den Mittelspecht, den schönen Vogel, der in Schweden nicht mehr zu sehen war. Vorsichtig setzte er sich in einen der braunen Ledersessel, die ihn seit über 40 Jahren begleiteten. Auf einem kleinen Tisch neben der Armlehne stand ein Foto von Werner, dem Schäferhund, den er am meisten von all den Hunden vermisste, die ihn durchs Leben begleitet hatten. Alt zu werden hieß, einsam zu werden. Menschen, die einem das Leben erfüllt hatten, starben. Am Schluss verschwanden auch die Hunde zwischen den Schatten. Bald gab es nur noch ihn selbst. An einem bestimmten Punkt im Leben waren alle Menschen einsam in der Welt. Über diesen Gedanken hatte er vor kurzem ein Gedicht schreiben wollen. Aber er konnte nur über Vögel schreiben, nicht über Menschen. Vögel konnte man verstehen, Menschen waren oft unbegreiflich. Hatte er jemals sich selbst verstanden? Er fuhr aus seiner Träumerei hoch. Ein Geräusch hatte ihn aufgeschreckt. Er horchte ins dunkle Zimmer. Bewegte sich jemand da draußen auf dem Hof? Er verwarf den Gedanken. Alt zu werden bedeutete neben vielem anderen, dass man ängstlich wurde. Die Türen hatten gute Schlösser. Er stand auf, gleich 11. Es war Zeit, hinauszugehen. Heute Nacht würden die Vogelschwärme nach Süden ziehen. Auf ihrem langen Weg würden sie zu Tausenden und Abertausenden auf unsichtbaren Flügeln über ihn dahinziehen. Er würde sie nicht sehen können. Aber er würde sie spüren dort draußen im Dunkeln, hoch über sich. Die nächtlichen Vogelzüge waren seine Religion. Er ging in den Flur und blieb am Kleiderständer stehen. Und dann ging er zurück ins Wohnzimmer und zog den Pullover über, der auf einem Schemel neben dem Schreibtisch lag. Alt zu werden bedeutete neben allen anderen Plagen, dass man auch schneller fror. Er schlüpfte in die Jacke und zog sich eine Schirmmütze tief in die Stirn. Dann öffnete er die Haustür. Die Herbstluft war schwer vom Geruch nassen Lebens. Der Garten lag öde. In einiger Entfernung ahnte er den Widerschein der Lichter von Ystad. Im Übrigen wohnte er so weit vom nächsten Nachbarn entfernt, dass ihn nur Dunkelheit umgab. Der Sternenhimmel war fast vollkommen klar. Es war eine Nacht, in der die Vogelzüge über ihm dahinstreichen würden. Er begann zu gehen. Der Hof, auf dem er wohnte, war alt und bestand aus 3 Flügeln. Er hatte viel Geld in die Renovierung seines Hofes gesteckt. Wenn er starb, würde er alles dem Museum in Lünd vermachen. Er war nie verheiratet gewesen, hatte keine Kinder, hatte Autos verkauft und war reich dabei geworden. Er hatte Hunde gehabt und dann hatte es die Vögel über seinem Kopf gegeben. »Ich bereue nichts«, dachte er, während er dem Pfad zum Turm hinab folgte, den er selbst gebaut hatte und wo er zu stehen pflegte und nach den Vögeln Ausschau hielt. »Ich bereue nichts, weil es keinen Sinn hat zu bereuen.« Es war eine schöne Septembernacht. Dennoch war da etwas, das ihn beunruhigte. Er blieb auf dem Pfad stehen und lauschte. Da war nichts. Er überlegte, wie viele Male er den Pfad schon entlang gegangen war. Er kannte jede Biegung, jede Vertiefung. Dennoch ging er langsam und vorsichtig. Er wollte nicht riskieren, zu fallen und sich ein Bein zu brechen. Die Knochen alter Menschen wurden spröde. Das wusste er. Wenn er wegen eines Schenkelbruchs im Krankenhaus landete, würde er sterben, weil er es nicht aushielte, untätig in einem Krankenhausbett zu liegen. Er würde anfangen, über sein Leben nachzugrübeln. Und dann wäre er verloren. Er hielt plötzlich inne. Ein Kreuzchen schrie. Irgendwo in der Nähe knackte ein Zweig. Das Geräusch kam aus dem Wäldchen jenseits des Hügels, auf dem sein Turm stand. Das Kreuzchen schrie noch einmal. Dann war es wieder still. Er murmelte missmutig vor sich hin, als er weiterging. Alt und ängstlich, dachte er, Angst vor Gespenstern und Angst im Dunkeln. Jetzt konnte er den Turm sehen. Ein schwarzer Schatten, der sich gegen den Nachthimmel abzeichnete. Noch 20 Meter, dann wäre er bei dem Steg, der über den tiefen Graben führte. Das Käuzchen war nicht mehr zu hören. Ein Waldkauz, dachte er. Plötzlich erstarrte er. Es war etwas mit dem Turm. Er tat noch einen Schritt und kam auf den Steg und spürte die Holzplanken unter seinen Füßen. Es kann nicht sein, dachte er. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich glauben, dass der Turm seit gestern Abend einen Meter höher geworden ist oder dass das Ganze ein Traum ist, dass ich mich selbst dort auf dem Turm stehen sehe. In demselben Augenblick, als er den Gedanken hatte, sah er, dass es so war. Jemand stand auf dem Turm. Ein unbeweglicher Schatten. Eine Angstwelle durchfuhr ihn wie ein Windhauch. Und dann wurde er ärgerlich. Jemand drang auf seinen Grund und Boden ein, bestieg seinen Turm, ohne ihn um Erlaubnis zu bitten. Vermutlich ein Wilderer. Er rief den Schatten auf dem Turm an. Keine Antwort, keine Bewegung. Dann trat er auf den Steg hinaus. Als die Planken unter ihm brachen, fiel er hilflos vornüber. Der Graben war mehr als 2 Meter tief. Er fiel, ohne die Arme ausstrecken zu können, um sich abzustützen. Dann spürte er einen stechenden Schmerz. Er kam von nirgendwo und fuhr direkt durch ihn hindurch. Es war, als hielte jemand glühende Eisen an verschiedene Punkte seines Körpers. Der Schmerz war so stark, dass er nicht einmal zu schreien vermochte. Unmittelbar bevor er starb, sah er ein, dass er gar nicht bis auf den Boden des Grabens gefallen war. Er war in seinem eigenen Schmerz hängen geblieben. Das Letzte, woran er dachte, waren die Nachtvögel, die irgendwo hoch über ihm dahinzogen. Dann war alles vorbei. Es war 11:20 am Abend des 21. September 1994. Als alles still war, stieg sie vorsichtig die Treppe des Turms hinunter. Sie leuchtete mit ihrer Taschenlampe in den Graben. Der Mann, der Holger Eriksson hieß, war tot. Sie knipste die Lampe aus und stand still im Dunkeln. Dann ging sie hastig davon. Kurz nach 5 am Montagmorgen, dem 26. September, erwachte Kurt Wallander in seinem Bett in der Wohnung im Zentrum von Ystad. Als er die Augen aufgeschlagen hatte, sah er als erstes seine Hände an. Sie waren braun gebrannt. Er ließ den Kopf wieder aufs Kissen fallen und lauschte dem Herbstregen, der an sein Schlafzimmerfenster trommelte. Ein Gefühl des Wohlbehagens überkam ihn bei der Erinnerung an die Reise, die vor 2 Tagen auf dem Flughafen Kastrup zu Ende gegangen war. Eine ganze Woche hatte er mit seinem Vater in Rom verbracht. Es war sehr warm gewesen und er war braun geworden. Die glückliche Reise, dachte Wallander. Wir sind nach Rom gefahren, mein Vater und ich, und es ist gut gegangen. Sie hatten in einem einfachen Hotel in der Nähe von Campo dei Fiori gewohnt. Von einer Dachterrasse über ihren beiden Zimmern hatten sie eine schöne Aussicht über die ganze Stadt. Sie tranken dort ihren Frühstückskaffee und machten Pläne für den Tag. Wallanders Vater wusste stets, was er sehen wollte. Wallander hatte sich zuweilen Sorgen gemacht, dass der Vater zu viel wollte und sich übernehme. Auch hatte er ständig nach Anzeichen dafür gesucht, dass sein Vater verwirrt oder abwesend war. Es war eine schleichende Krankheit, das wussten sie beide, diese Krankheit mit dem sonderbaren Namen Alzheimer. Aber die ganze Woche dieser glücklichen Reise war der Vater in blendender Stimmung gewesen. Am 3. Tag hatten sie die Sixtinische Kapelle besucht. Fast eine ganze Stunde lang stand sein Vater da und betrachtete das Deckenfresko von Michelangelo. Es war, als sähe man einen alten Menschen ein wortloses Gebet direkt zum Himmel senden. Es bestand kein Zweifel daran, dass sein Vater, so kitschig seine eigenen Bilder auch sein mochten, voller Andacht und Einfühlungsvermögen das Werk eines Meisters betrachtete. Am Abend des gleichen Tags, dem dritten ihrer gemeinsamen römischen Zeitrechnung, hatte er das Gefühl, dass sein Vater etwas vorbereitete, was er als sein eigenes Geheimnis behalten wollte. Woher das Gefühl kam, wusste er nicht. Es geschah in der sechsten Nacht. Am Tage waren sie auf dem Forum Romanum umhergestreift und hatten die Galleria Doria Pamphili besucht. Am Abend waren sie durch die unterirdischen Gänge der Villa Borghese zur spanischen Treppe gegangen und hatten ein Mahl zu sich genommen, dessen Preis Valanda den Atem stocken ließ. Sie waren durch die Stadt geschlendert, hatten bei einem Café Halt gemacht, einen Kaffee getrunken und mit einem Grappa angestoßen. Im Hotel hatten sie ihre Schlüssel bekommen, der Abend war wie die anderen Abende und Valanda war eingeschlafen, kaum dass sie sich hingelegt hatte. Um 1:30 klopfte es. Zuerst wusste er nicht, wo er war. Aber als er schlaftrunken aufsprang und die Tür öffnete, stand der Portier da und erklärte, dass der alte Herr, Signor Valandas Vater, soeben das Hotel verlassen habe. Valanda zog sich hastig an. Als er auf die Straße kam, sah er seinen Vater mit zielbewussten Schritten auf dem gegenüberliegenden Bürgersteig davonwandern. Valanda folgte ihm in einigem Abstand und dachte, dass er jetzt zum ersten Mal seinen eigenen Vater beschattete. Zunächst war Valanda unsicher, in welche Richtung sie gingen. Dann, als die Straßen schmaler wurden, merkte er, dass sie auf dem Weg zur spanischen Treppe waren. Er hielt den Abstand zu seinem Vater und dann sah er, wie sein Vater in der warmen römischen Nacht die vielen Stufen der spanischen Treppe hinaufstieg, bis hinauf zur Kirche mit den beiden Türmen. Dort setzte er sich. Er war wie ein schwarzer Punkt dort oben und Valanda hielt sich im Schatten. Sein Vater blieb fast eine Stunde dort. Dann erhob er sich und stieg die Treppe wieder hinunter. Valanda beschattete ihn weiter. Es war der geheimnisvollste Auftrag, den er je ausgeführt hatte. Und bald befanden sie sich an der Fontana di Trevi, wo sein Vater allerdings keine Münze über die Schulter warf, sondern nur das Wasser betrachtete, das aus dem großen Springbrunnen sprudelte. Sein Gesicht wurde von einer Straßenlaterne beleuchtet und Valanda ahnte ein Glänzen in seinen Augen. Danach kehrten sie ins Hotel zurück. Am nächsten Tag saßen sie in der Alitalia-Maschine nach Kopenhagen. Valandas Vater auf einem Fensterplatz, genau wie auf dem Hinflug, und Valanda hatte an seinen Händen gesehen, wie braungebrannt er war. Gertrud hatte sie in Limhamn abgeholt und nach Hause gefahren. Sie hatten Valanda in Ystad abgesetzt und später am Abend, als er anrief und fragte, ob alles in Ordnung sei, hatte Gertrud geantwortet, der Vater sitze schon wieder in seinem Atelier und male sein stets wiederkehrendes Motiv: den Sonnenuntergang über einer unbewegten, windstillen Landschaft. Valanda stand auf und ging in die Küche. Es war 5:30. Er machte Kaffee. Das Gefühl, dass er bald, in wenigen Stunden, wieder Polizist wäre, bereitete ihm kein Unbehagen. Er war Polizist. Etwas anderes würde er niemals sein. In unserer Reihe Lesung hörten Sie Auszüge aus Henning Mankels Detektivroman »Die fünfte Frau«, gelesen von Ulrich Pleitgen. Eine Produktion von Hörbuch Hamburg.